Heute mit Pastor Joseph Prince. Beten aus Glauben nach Markus 11, Vers 24 ist großartig. Aber du musst erkennen, Gott verlangt von dir manchmal auch, beharrliche Gebete zu sprechen. Es passiert nicht das erste Mal. Er will sehen, ob du dranbleibst. Eben noch betete Elia weniger als 25 Sekunden, das Feuer fiel. Hier betet er, dass der Regen kommt. Richtig? Und siebenmal schickte er seinen Diener. Siebenmal sah er nichts. Beim siebten Mal kam der Diener zurück und sagte, da ist eine Wolke. 3 Jahre und 6 Monate lang gab es wegen des ausbleibenden Wassers keine Wolke. Aber da ist eine Wolke in der Größe einer Menschenfaust. Verachte niemals den Tag kleiner Anfänge. 5 Brote, das Mittagessen eines Jungen, Jesus gegeben, können vervielfacht werden, um 5000 zu speisen. Ein Kieferknochen eines Esels kann in den Händen Simsons 1000 Männer vernichten. Eine Wolke in der Größe einer Menschenfaust kann das gesamte Land bewässern. Eine Nation kann erfrischt werden. Und dann betete er. Und stellt euch vor, Ahab war immer noch in der Nähe. Elia wies seinen Diener an, sende schnell eine Nachricht an Ahab. Er soll keine Zeit verlieren, soll sofort seinen Wagen besteigen, denn der Regen kommt. Die Wolken wurden schwarz und ein starker Regen setzte ein. König Ahab fuhr wie wild in seinem Streitwagen. Er raste die ganze Strecke nach Jezreel. Plötzlich hörte er ein Geräusch. Jemand lief neben ihm, überholte ihn. Es war Elia. Es gibt etwas an denen, die auf den Herrn harren. Sie werden laufen und nicht ermüden. Er war kein junger Mann, denn im selben Abschnitt heißt es, dass selbst junge Männer ermatten und fallen werden. Aber hier hörte dieser König das Tatata und Elia lief direkt vor dem König her. Ich sage euch etwas, in jenen Tagen, wenn jemand vor dem König lief, nannte man das Läufer. Leute, die vor dem König liefen, während der König im Wagen saß. Der König darf nicht zuerst ankommen, der König muss als Letzter ankommen, als VIP. Also wusste Elia, wie man Gott ehrt. Und zur richtigen Zeit wusste er auch, wie man den König ehrt. Schließlich kam er an. Der König kam nach Hause und berichtete von den Ereignissen des Tages, insbesondere über das, was mit den Propheten Baals geschehen war, Isabels Lieblingen. Als der König Isabel alles erzählte, was passiert war, sagte Isabel Folgendes. Er berichtete, wie Elia alle Propheten mit dem Schwert hingerichtet hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Also schickte diese böse Frau, deren Propheten bereits besiegt und tot waren, einen Boten zu Elia mit der Drohung, morgen um diese Zeit bist du tot. Und Elia sah sie an und sagte, oh ja? Oh ja. Versuch's doch. Versüß mir den Tag. Make my day. Nein, im nächsten Vers erfahren wir, dass Elia sich aufmachte und um sein Leben rannte. Das ist meine Botschaft. Das kann nach einem großen Sieg geschehen. Ich spreche hier nicht nur zu Gläubigen, die depressiv oder entmutigt sind oder von Gott enttäuscht sind. Ich spreche zu Menschen, die Führungspersönlichkeiten sind und das Gefühl haben, dass ihr Dienst vorbei ist, dass ihre besten Jahre hinter ihnen liegen. Ich spreche zu euch, meine Freunde. Nach einer gewaltigen Demonstration der Macht Gottes war die gesamte Nation erschüttert. Offensichtlich war etwas Entscheidendes geschehen. Er sah, wie sie alle vom Berg Karmel weggingen. Sie zogen ab und Ahab kehrte zurück, um zu essen und zu trinken. Seine Priorität war immer das Essen und Trinken. Es kümmerte ihn nicht wirklich, ob Baal oder Jahwe Gott ist. Es gibt Menschen, die in dem Sinne Sünder sind, dass es ihnen gleichgültig ist, ob Gott existiert oder nicht. Alles, was ihnen wichtig ist, ist ihr Bauch. Sie sorgen sich um ihr Vergnügen, um ihren eigenen Komfort. Isabel hingegen ist durch und durch böse und setzt ihre böse Agenda fort. Nun sagt sie, ich werde dich töten, Elia. Elia machte sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Warum? Er sah das Unheil kommen. Er richtete sich nach dem Sichtbaren. Elia, der Mann des Glaubens, der Mann Gottes, der standhaft in der Gegenwart Gottes verharrte, der zu Gott sagen konnte, er ist der, vor dem ich stehe, der sich des unsichtbaren, unbesiegbaren Gottes bewusst war. Des Gottes, von dem es in Hebräer 11 heißt, durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das Wort, das hier mit halten übersetzt wird, erscheint nur einmal im griechischen Neuen Testament und bezieht sich auf einen Menschen, dessen Haltung und ganzer Körper stark wurden und stark blieben. Kein Wunder, dass Mose mit 120 Jahren noch immer scharf sehen konnte und seine körperliche Kraft ungemindert war. Das Geheimnis liegt darin, dass Mose den sah, der unsichtbar ist. Wenn du denjenigen siehst, der unsichtbar ist, das Problem ist jedoch folgendes. Wir sehen, wie die Menschenmassen sich zerstreuen und das entmutigt uns. Wir sehen, wie unsere Wirtschaft schwächelt und das entmutigt uns. Wir sehen, die Schreiben, die Forderungen stellen oder Schulden, die wir begleichen müssen, und das entmutigt uns. Wir werden vom Sichtbaren gefangen. Das Sichtbare ist das, was der Teufel benutzt. Man sieht den Knoten, wie er wächst, man sieht, was der Bericht sagt, und das ist alles sichtbar. Wir verlieren den Blick für den unsichtbaren Gott. Elia vergaß den Gott, der ihn zum Bach Krit geführt hatte. Er vergaß die Raben, die ihn tagsüber und abends gespeist hatten. Er vergaß die Frau, die Gott beauftragt hatte, ihn zu versorgen. Und er vergaß das Mehlgefäß, das nie leer geworden war. Und den Ölkrug, der nie versiegt war. Er vergaß den Gott der Auferstehung, der den Jungen durch ihn von den Toten auferweckt hatte. Er vergaß den Gott, der durch Feuer geantwortet hatte, und den darauf folgenden Regen. Warum? Weil das passieren kann. Wir können vom Glauben abfallen. Selbst wenn wir gestern noch vor Glauben strotzten, können wir heute wieder dem Sichtbaren verfallen. Petrus fragte den Herrn Jesus, als er ihn durch den Sturm hinweg über die Wellen auf dem See Genezareth gehen sah, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm, Petrus, komm. Auf das Wort des Herrn hin, indem er auf Jesus blickte, trat er auf das Wasser. Der Wind begann zu heulen. Und als Petrus den Sturm sah, als er sah, wie der Sturm wütete. Was hat der Sturm mit dem Gehen auf dem Wasser zu tun? Meint man, dass man bei Windstille gehen könnte? Meint man, an einem perfekten Tag in einem ruhigen Schwimmbecken könnte man auf dem Wasser gehen? Der Wind hat damit nichts zu tun. Aber als er den Wind sah, verlor er den Blick für den lebendigen Herrn und begann zu sinken. Sich nach dem Sichtbaren zu richten, lässt selbst die größten Jünger sinken und die größten Propheten scheitern. Und wir wollen hier auf niemanden mit dem Finger zeigen, weder auf Petrus noch Elia. Wir zeigen nur auf, wo wir anfällig sind, nämlich, dass wir unsere Augen vom Unsichtbaren weg hin zum Sichtbaren richten. Elia wurde entmutigt. Sein Gebet war in der Vergangenheit, vom Herrn geleitet zu werden. Der Herr leitete ihn. Er ging zum Bach Krit. Der Herr sagte, okay, genug, jetzt geh nach Zarpat. Er ging, errichtete den Altar, alles nach dem Wort des Herrn, der Führung Gottes. Aber nun flieht er, auf wessen Geheiß? Wegen der Drohung einer Frau. Davon eingeschüchtert, sieht er nicht mehr den lebendigen Herrn. Stattdessen sieht er eine aufgebrachte, wütende Frau. Einige von euch. Ich muss vorsichtig sein, wohin ich zeige. In den letzten Wochen habe ich richtig gezeigt. Einige von euch fürchten sich, weil das Gesicht eines Menschen größer erscheint als der lebendige Herr. Ihr trefft Entscheidungen auf Basis dieser Angst vor einer Person, anstatt auf den Herrn zu vertrauen. Es könnte ein Chef sein, eure Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter meinte neulich zu mir, weißt du, Schwiegermütter in unserer Gemeinde sind erlöst. Sie dachte, ich wüsste das nicht. Sie wollte mir damit sagen, hör auf, uns aufs Korn zu nehmen. Oder hast du Angst, wie Ahab Angst vor seiner Frau hatte? Elia ist jedoch nicht einmal mit Isebel verheiratet. und hat trotzdem Angst vor ihr. Aber wer ist schon Isebel, eine sterbliche Frau? Ihre Tage sind gezählt. Ihre Propheten sind erledigt. Sie ist auf der falschen Seite. Trotzdem flieht Elia um sein Leben. Das kann uns allen passieren, in dem Moment, in dem wir den Blick von dem lebendigen Herrn abwenden. Also wurde er mutlos. Und er kam nach Beersheba, dem südlichsten Teil Judas, ganz vom Norden bis in den tiefsten Süden, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Ein Ginsterstrauch in Israel ist nicht sehr hoch, wie ein niedriger Baum, der sich wie ein Baldachin ausbreitet und etwas Schatten bietet. Dort setzte er sich hin und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Warum floh er? Für sich selbst. Für wen betete er? Für sich selbst. Es geht nur noch um ihn. Vielleicht müssen wir, um mehr von Gottes Werken zu sehen, weniger von uns selbst sehen. Unsere Nichtigkeit bringt seine Allmacht hervor. Ich weiß, es ist heutzutage nicht beliebt zu sagen, dass wir vor Gott nichts sind. Aber was sagt die Bibel? Wir sind nichts, er ist alles. Wenn wir zu 30% voll von uns selbst sind, kann er nur 70% ausfüllen. Ich würde lieber alles ihm überlassen. Ich bin leer. Er ist mein Alles. Welches Gebet also betete er? Lass mich sterben! Lass mich sterben! Lass mich sterben! Lass mich sterben! Es ist ein Gebet, das in der Bibel Wort für Wort aufgezeichnet ist. Herr, nimm mein Leben! Ich will euch erzählen, wie Gott auf dieses Gebet antwortete. Elia ist nie gestorben und er lebt noch immer. Ist euch das bewusst? Selbst jetzt, während ich predige, ist Elia im Himmel lebendig. Er ist nie gestorben. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, ihr denkt vielleicht, er sei gestorben und dann in den Himmel gekommen. Nein, nein, er ist einer der wenigen, der in den Himmel aufgenommen wurde, ohne zu sterben. Er lebt noch. Pastor Plinz, bedeutet das, dass Gott das Gebet nicht erhört hat? Genau, und wenn er ein Gebet nicht erhört, dann im Übermaß, weit über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen können. Das einzige Gebet Elias, das Gott nicht erhört hat. Und wie? Er ist nicht nur nicht gestorben, er ist bis heute nicht gestorben. Der andere, der nie starb, war Henoch. Henoch und Elia. Henoch wurde entrückt. Er starb nicht, sondern wurde einfach so entrückt. Seht, es gibt eine Entrückung im Alten Testament. Elia dachte, er würde dort sterben, weil er das Sichtbare betrachtete. Ich muss euch das sagen. Es gab keine Ergebnisse. Die Leute, die riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, kehrten alle zu ihrem Alltag zurück, nur um dort wieder ihr Glück zu suchen, wie es die Menschen auch heutzutage tun. Wenn Gott wirtschaftliche Schwierigkeiten lindert, sogar weltweit, wenn Dinge wie ein Virus wieder verschwinden, kehren die Menschen einfach zu ihren alltäglichen Dingen zurück und vergessen Gott. Sie beten einmal, kehren dann aber zu ihren Geschäften zurück. Einige kehrten sogar zum Baalskult zurück. Ahab war immer noch König, Isebel war immer noch eine Bedrohung und sie kehrten zurück. Elia war so entmutigt. Seid ihr jemals an einen Punkt gekommen, an dem es schien, als ob euer Dienst gescheitert war, trotz all der Dinge, die Gott getan hatte? Ich bin nicht besser als meine Väter, sagte er. Ich habe versagt. Alles, was ich getan habe, ist umsonst gewesen. Einige von euch fühlen sich vielleicht gerade so. Ihr seht, was in der Welt passiert. Christen werden verfolgt. Unsere Kinder scheinen unsere Sprache nicht zu verstehen. Sie sprechen die Sprache Babylons. Was passiert, Pastor Prince? Lasst euch nicht entmutigen. Ihr wisst nicht, was Gott tut. Ihr seht nur das Sichtbare. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Elia war entmutigt. Manchmal ist es so erfrischend, den Blick von dem Diener Elia auf den vollkommenen Meister, unseren Herrn Jesus, zu lenken. In Matthäus 11, nachdem er Wunder der Gnade vollbracht hatte, in Israel, in allen Städten, Kapernaum, Chorazin, nachdem er machtvolle Taten vollbracht und Worte der Liebe gesprochen hatte, lehnten ihn die Führer der Nation ab. Es war eine Zeit größter Ablehnung und scheinbaren Scheiterns seines Dienstes. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch es gab Menschen, die ihn aufnahmen. Gott sei Dank für diese Menschen, so wenige es waren. Sie nahmen ihn auf, auch wenn das Volk ihn insgesamt ablehnte. Inmitten dieser Ablehnung, inmitten dieses scheinbaren Scheiterns seines Dienstes, wisst ihr, was Jesus sagte? In Matthäus 11 blickte er zum Himmel, freute sich im Geist und sagte: Vater, ich danke dir, dass du es für weise befunden hast, diese Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen zu halten. Vater, ich danke dir, dass du diese Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen hast. So erscheint es auch in deinen Augen gut. Er lobte den Vater und dankte ihm. Es ist stets erfrischend, den Blick vom Diener abzuwenden und auf den Meister zu richten. Wenn ihr seht, wie Pastoren scheitern, und Gott bewahre, sollte ich jemals vor euch allen öffentlich fallen, ich meine, nicht hier von der Bühne fallen. Gideon ist hier, er fängt mich immer schnell. Aber sollte ich jemals moralisch versagen, Gott bewahre, es möge nie geschehen, nur durch die Gnade Gottes, sollte euch das nicht gänzlich entmutigen, das zeigt sonst, dass euer Blick die ganze Zeit auf mir gelegen hat. Wendet euren Blick vom Diener ab und richtet ihn auf den vollkommenen Meister. Wir sehen, dass er niemals entmutigt ist. Niemals. Tatsächlich gibt es eine Prophezeiung, die besagt, der Messias wird weder scheitern noch entmutigt sein. Als junger Christ, ich glaube, es war in meinen frühen 20ern oder späten Teenagerjahren, weckten Prediger diesen Eindruck in mir. Ich erinnere mich an keinen speziellen Prediger, aber irgendwie hatte ich diesen Eindruck, dass, wenn man im Glauben lebt, Gott einen begünstigt, segnet, Türen öffnet, Wunder wirkt. Und das stimmt. Ich habe gerade eben gesagt, dass lebendiger Glaube wichtig ist. Richtig? Es kommt darauf an, in wen man den Glauben setzt. Aber ich hatte den Eindruck, wenn man entmutigt ist, wenn man depressiv ist, wenn man Fragen stellt, sogar Gott in Frage stellt, dann ließe Gott einen allein. Da musst du selbst mit fertig werden, mein Sohn, meine Tochter. Denn du zweifelst an mir. Irgendwie hatte ich diesen Eindruck, dass Gott nicht wirklich viel Zeit mit Menschen verbringt, die entmutigt oder depressiv sind. Ich dachte, er genießt ihre Gesellschaft nicht wirklich. Ich meine, wir wissen zwar alle, dass er uns nie verlassen wird, aber trotzdem kann man sich so fühlen, als ob Gott einen vielleicht im Stich lässt. Deshalb ist die Geschichte Elias so ermutigend. Lesen wir weiter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Manchmal ist das, was Menschen wirklich brauchen, wenn sie Unsinn reden, einfach Schlaf. Zumindest wenn mein Sohn nachts anfängt, wirres Zeug zu reden, wissen meine Frau und ich, dass er müde ist. Wenn er übermüdet ist und Unfug treibt, sollte er nicht bestraft werden, richtig? Man sollte sein Kind nicht bestrafen, wenn es übermüdet ist. Aber auch bei uns Erwachsenen, wenn wir anfangen, Unsinn zu reden, ärgert euch nicht über euren Glaubensbruder. Er ist einfach nur entmutigt. Er ist müde, ausgebrannt. Heutzutage sagen manche, dass Burnout vom Teufel ist. Burnout sollte in der Gemeinde Jesu Christi nicht existieren. Und dann sind sie die Ersten, die ausbrennen. Wisst ihr, als ich vor vielen Jahren zu predigen begann, litt ich oft an schrecklichen Kopfschmerzen. Meine Frau kann euch bestätigen, dass ich in den Anfangsjahren unserer Ehe oft unter starker Migräne litt. Besonders montags und dienstags. Doch als Gott mir die Offenbarung über das Abendmahl gab und ich anfing, es regelmäßig zu nehmen, wurde ich auf unerklärliche Weise davon befreit. Seit Jahren habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Ich kann mich nicht an meine letzten Kopfschmerzen erinnern. Vielleicht traten welche kurz auf und verschwanden dann wieder. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr nach Sonntagen. Die einzige Ausnahme war kürzlich, als ich im Gottesdienst für Kranke betete. Da hatte ich am Montag danach schreckliche Kopfschmerzen. Es weckte Erinnerungen an diese Zeiten. So sehr, dass ich zu meiner Frau ging und sagte, bete für mich. Und als sie mich ansah, sagte ich, gestern war ich der Mann Gottes, heute bin ich dein Mann, bete. Wie sie betete, man sollte Wendy hören, so süß, nicht wahr? Mit ihren Grübchen, so zurückhaltend, aber wenn sie betet, dann ist sie eine Kämpferin für das Königreich Gottes. Lebezel, das ist Isabel rückwärts. Sie ist eine Kriegerin. Sie betete für mich. Und bevor der Abend zu Ende war, waren die Kopfschmerzen verschwunden. Preis Gott, danke Jesus. Und wie gesagt, habe ich selten Kopfschmerzen, selbst wenn ich ins kalte Ausland reise. Früher hätte ich Kopfschmerzen bekommen, aber Gott hat mich davon befreit. Aber viele von euch wissen nicht, dass wir alle anfällig für Depressionen sind. Vielleicht nehmt ihr keine Medikamente dagegen, vielleicht doch, aber wir alle sind anfällig für depressive Phasen. Und manchmal schenkt der Herr den Seinen Schlaf. Ihr habt nicht geschlafen, also lässt der Herr euch einschlafen. Vielleicht ist das der Grund, warum Menschen manchmal umfallen, wenn wir für sie beten. Vielleicht ist es gut für sie. Möge Gott euch das Geschenk geben, das er den Seinen schenkt. Ihr seid seine geliebten Kinder, er schenkt den Seinen Schlaf. Er kann ihn euch schenken, aber lasst es nicht jetzt geschehen. Okay. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Nun gibt es Nahrung. Immer wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn im Singular die Rede ist, bezieht sich das auf eine präinkarnierte Erscheinung Christi. Nun, er gibt ihm Nahrung für seinen Leib, er gibt ihm zu essen. Das erinnert mich an den Herrn, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ihr erinnert euch sicherlich an das letzte Kapitel des Johannesevangeliums am Ufer vom See Genezareth. Jesus wanderte am Ufer entlang und seine Jünger waren am Fischen. Er rief ihnen zu, hey Kinder, habt ihr etwas zu essen? Und sie riefen, nichts. Sie hatten die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Einige von euch haben so hart gearbeitet, nur um festzustellen, dass alles verloren gegangen ist. Vielleicht wurdet ihr entlassen und fragt nun Gott, was ist los? Oder ihr seht nicht die Ergebnisse, die ihr erwartet habt und denkt, früher habe ich erlebt, wie Gott meine Gebete mit Feuer vom Himmel erhört hat. Aber jetzt? Habe ich etwas verpasst? Habe ich Fehler gemacht? Oder ihr vertraut darauf, dass Gott eure Schulden übernatürlich tilgt, hört von Zeugnissen, wie Schulden anderer übernatürlich getilgt wurden, und doch stellt ihr fest, dass es für euch so schwer ist. Ich sage euch durch den Geist, von diesem Tag an werdet ihr sehen, wie sich Dinge in euren Finanzen verändern. Diejenigen von euch, die gerade entmutigt sind, schaut, was Jesus sagte. Als er hörte, dass sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen hatten, sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite aus. Und dieses Mal fingen sie so viele Fische, dass sie sie nicht einmal ins Boot ziehen konnten, sondern sie an Land schleppen mussten. Die Bibel sagt, sie zogen sie an Land. Und vergesst nicht, sie hatten die ganze Nacht gefischt. Und sie waren erfahrene Fischer. Selbst Experten scheitern in diesen Tagen. Sie können nicht vorhersagen, was passieren wird. Experten sagten voraus, dass die Wirtschaft immer stärker werden würde. Ich habe jedoch schon in den 90ern gesagt, es wird eine Wende geben. Ihr werdet sehen, wie China aufsteigt. Viele von euch erinnern sich noch daran, dass ich das sagte, obwohl die Experten damals meinten, es würde nicht geschehen. Doch es hat sich bewahrheitet. Ich habe die asiatische Krise prophezeit, noch bevor sie eintrat. Ich spreche nicht von Gesprächen hinter verschlossenen Türen. Ich meine, dass ich auf der Bühne stand und die asiatische Krise prophezeite, bevor sie geschah. Und danach sagten die Experten, es würde noch 2 Jahre dauern. Eines Tages, als ich predigte, sagte mir der Herr, es würde für Singapur im nächsten Jahr enden und prophezeite das auch öffentlich. Viele von euch waren dabei. Und siehe da, das nächste Jahr kam. Unser Land war eines der ersten, das sich erholte. Und in den Nachrichten wurde berichtet, dass wir uns schneller als erwartet erholten. Ich bin kein Experte. Ich kenne nur die Stimme dessen, der es ist. Also bin ich hier, um euch zu sagen, dass Dinge geschehen werden, wenn ihr auf ihn hört. Sie fischten die ganze Nacht, ihnen war kalt und sie waren hungrig. Aber als sie an Land kamen, fanden sie glühende Kohlen vor. Der auferstandene Jesus kochte dort, könnt ihr euch das vorstellen? Er bereitete das Frühstück zu. Der auferstandene Herr kochte auf den Kohlen des Feuers, bereitete Kuchen, Brot und Fisch zu und wärmte sie mit den Kohlen des Feuers, weil sie kalt waren. Ist das nicht praktisch? Wird er euch praktisch antworten? Kümmert es ihn, wenn ihr friert? Kümmert er sich um eure körperlichen Bedürfnisse? Wenn Krankheit euren Körper angreift, kümmert es ihn? Kümmerte er sich um die Jünger? Er machte Feuer, um sie zu wärmen. Er ernährte sie, weil sie hungrig waren. Fisch. Sie brauchten Eiweiß. Nicht nur das. Er sah sie alle an und sie waren entmutigt, denn nur wenige Tage zuvor waren sie geflohen. Sie hatten ihn verlassen, als die Soldaten kamen, um ihn im Garten zu verhaften. Und sie blickten zu ihm auf. Und seine Worte waren: Kommt und bedient euch. Kommt und esst. Kommt und speist. Worte der Liebe. Keine Worte des Ausschließens. Nur diejenigen von euch, die bei der Kreuzigung nicht allzu weit entfernt standen, dürfen essen. Wir können sein Maß an Güte nicht ermessen. Es ist derselbe Jesus. Denn der Jahwe aus Elias Zeit ist der Jesus der Tage des Evangeliums.